1. Jahweh sprach zu Mose, 2. Nimrash und den Midianiten für die Israeliten, 10. Danach wirst du zu deinen Vorfahren versammelt werden. 3. Daraufhin sprach Mose zum Volk, rüstet ausua mit Manna für einen Feldzeig aus, damit es eigegen die Midianiter sehen und Jahwehs Rachen ihnen vollstrecken können. 4. Von jedem Stamm Israel sollte 1000 Mann für diesen Feldzeug entsenden. 5. So werden aus den Stammen Israels jeweils 1000 Mann pro Stamm ausgewählt, so dass insgesamt 12000 bewaffnete Männer für den Kriegszug bereitstanden. 6. Mose entsandt sie, 1000 Mann von jedem Stamm, zum Feldzug und schickte mit ihnen Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, der die Heiligen Gerät und die Larmtrompeten mit sich führte. 7. Sie zogen daraufhin gegen die Midianiter in den Kampf, wie Jahweh es Mose befohlen hat, und tobten allmannlichen Personen. 8. Zusatzlich zu den bereits getoteten erschlugen sie auch die 5 Könige der Midianiter, Evi, Rekem, Zer, Hur und Reba, ebenso tobten sie Bilim, den Sohn Beers, mit dem Schwert. 9. Anschließend nahmen die Israeliten die Frauen und Kinder der Midianiter gefangen und erbeuteten all ihr Lasttier, ihr gesamtes Herden wie so ihren gesamten Besitz. 10. All ihr Stadte und Zeltlager und ihren Wohnorten steckten sie jedoch in Brand. 11. Sie nahmen den gesamten Raub und die gesamte Beute, bestehend aus Menschen und Vieh. 12. Und brachten die Gefangenen, die Buten den Raub zu Mose, dem Priester Eleazar und der Gemin der Israeliten ins Lager in den Steppen Moabs, diem Jordan gegenüber Jericho Ligen. 13. Mose, der Priester Eleazar und el Fürsten der Gemin gingen ihnen daraufhin vor das Lager entgegen. 14. Mose war jedoch zornig über die Heerführer, die Hauptlut über 1000 und die Hauptlut über 100, die vom Feldzug zurückkehrten. 15. Und Mose fragte sie, warum hat el Frauen im Leben gelassen? 16. Gerät sie waren es, die den Israeliten auf Bilem's Rat hin Anlass zur untrue gegenüber Jahweh in Pir Gaben, was zur Folge hat, das ein Plage über die Gemin Jahwehs hier in Brach. 17. Totet daher nun allmannlichen Kinder, ebenso totet jede Frau, die bereits mit einem Mann geschlafen hat. 18. All weiblichen Kinder jedoch, die noch keinen Mann gekannt haben, sollt für jukum leben lassen. 19. Selbst muss 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben, all die Menschen getotet oder erschlagen berührt hat, must juk und your Gefangenen im dritten und im siebten Tag reinigen. 20. Ebenso must auch el Kleider, Lederwaren, Siegen har Produkte soe el Holzgerät reinigen. 21. Der Priester Eleazar sprach zu den Kriegen, diem Kampf teilgenommen hatten, dies ist die gesetzlich Bestimmung, die Jahweh Mose befohlen hat. 22. Must jedoch Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei, 23. Als, was für beständig ist, durch das für reinigen, es muss jedoch zusatzlich mit Reinigungswasser entsündigt werden. Als, was das für nicht vertragt, musste durch Wasser reinigen. 24. Nachdem siebten Tag ihr Kleider gewaschen hat, werdet rein sein und durf danach ins Lager zurückkehren. 25. Jahweh sprach daraufhin zu Mose, 26. Erfass die Gesamtzahl der obetiten Menschen und des Vieis, zusammen mit dem Priester Eleazar und den Stammesoberhaupten der Gemind. 27. Teil die Butins way haften, ein für die Krieger, die im Feldzug teilgenommen haben, und die ander für die gesamte Übrig Gemind. 28. Von den Kriegen, die im Feldzug teilgenommen haben, sollst du jedoch ein Abgabe für Jahweh erheben, namlich ein Stück von 500, sowohl von den Menschen als auch von den Rinden, Eseln und Schafen. 29. Dies Abgabe sollte von Ira haften MN und SIDM Priester Eleazar als Opfergabe für Jahweh übergeben. 30. Aus der Hafter, die den Israeliten zufolt, sollst du jedoch Jewels eins von 50 Stücken entnehmen, sowohl von den Menschen als auch vom gesamten V, Rinden, Eseln und Schafen, und dies den Leviten übergeben. Die den Diensten der Wohnung Jahwehs verrichten. 31. Mose und der Priester Eleazar handelten Gemus Jahwehs befehlen Mose. 32. die Arbeiteten stuck, die vom Kriegsvogt gemacht Butt, beliefen sich auf insgesamt 675.000 Schaf, 33. 72.000 Rinder, 34. And 61.000 Esel, 35. Die Anzelder Mädchen, die noch keenen Mangekant hatten, betrug insgesamt 32.000 Seelen. 36. Der Halb Anteil, der den Kriegen Zufiel, betrug 337.500 Schaf, 37. Wobei die Abgabe von den Schafen für Jahwe 675 betrug, 38. Ferner 36.000 Rinder, mit einer Abgabe von 72 für Jahwe, 39. Soe 30.500 Esel, von denen 61 als Abgabe für Jahwe bestimmt waren, 40. Und schließlich 16.000 Menschen, von denen 32 Seelen als Abgabe für Jahwe Vorgesehen waren. 41. Mos Übergab die für Jahwe bestimmt Opfergabe dem Priester Elisa, why Jahwe es im befohlen hat. 42. Aus der Hafter, die den Israeliten Zufiel und die Mos von der den Kriegen gehorenden Hafter abgetrennt hat. 43. Belief sich der Anteil der Gemeinde auf 337.500 Schaf. 44. 36.000 Rinder. 45. 30.500 Esel, 46. And 16.000 Menschen. 47. Aus dieser den Israeliten Zufallenden Hafter entnahm Mos Jewels 1 von 50 Stucken, so will von den Menschen als Och von V, und Übergab Sie den Leviten, die den Diensten der Wohnung Jahwe's verrichteten, genor y Jahwe es Mos befohlen hat. 48. Die Anführer der Tausendschaften des Heers, die Hauptlut über Tausend und die Hauptlut über Hundert, traten Jedocken Mos Herren, 49. Und berichteten Mos, den Diener haben die Gesamtzahl der Krieger unter unserem Kommando erfasst, und wir vermissen keinen einzigen Mann. 50. Die Schall bringen wir Jahwe ein Opfergabe zur Sühnung unseres Lebens vor Jahwe dar, bestehend aus goldenen Geraten, Armketten, Armspangen, Fingeringen, O-ringen und Schmuck, die Jeder von uns erbietet hat. 51. Mos und der Priester Elisa nahmen daraufhin das Gold, darunter versche den Kunstgegenstand, von ihnen entgegen. 52. Das gesamte Gold, das Sie als Opfergabe für Jahwe abgaben, belief sich auf 16.750 Shekel, stammen von den Hauptluten über Tausend und den Hauptluten über Hundert. 53. Die Einfaken Krieger hatten Jedoch Jeder für sich Butt gemacht. 54. Mos und der Priester Elisa nahmen das Gold von den Hauptluten über Tausend und Hundert entgegen und brachten es ins Offenbarungszelt, damit die Israeliten vor Jahwe nadig in Erinnerung blieben.